SWR 2 Extra, Orient. Hin und zurück. Zwischen Koran und Karriere. Über die Frauenbewegung im Iran berichtet Katayun Amirpour. O Prophet, sage deinen Gattinnen und Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen Gewand über ihren Körper werfen, wenn sie ausgehen, damit sie nicht belästigt werden. Die wohl häufigste Assoziation beim Stichwort Iran dürfte das Kopftuch sein. Es ist das Symbol schlechthin für die Islamische Republik, die 1979 nach dem Sturz des Schahs im Iran ausgerufen wurde. Und tatsächlich ist ein Stückchen Stoff verwoben mit der Geschichte der Emanzipation im Iran. Allerdings nicht erst seit 1978. Schon 1936 wird es zum Streitpunkt. Ein Stückchen Stoff wird die iranische Gesellschaft spalten. Denn 1936 verbietet der iranische Kaiser das Kopftuch. Reza Schah, der zum Kaiser aufgestiegene Kosakengeneral, will sein Land mit allen Mitteln modernisieren, auch äußerlich. Deshalb wird den iranischen Frauen nun auch gesetzlich verboten, ein Kopftuch zu tragen. Seit 1936 begann die Staatsmacht, den Frauen auf der Straße ihr Tuch vom Kopf reißen zu lassen. Frauen mit Kopftuch wurde der Zutritt zu öffentlichen Gebäuden verwehrt, von der Schule bis hin zum Ministerium. Viele traditionell eingestellte Väter nahmen ihre Töchter daraufhin von der Schule und verboten ihren Frauen, arbeiten oder auch nur einkaufen zu gehen. Die Kleiderordnung betraf übrigens auch Männer. Sie wurden gezwungen, Turban und Kaftan abzulegen und europäische Anzüge zu tragen. Javad Kermani war damals ein kleiner Junge von 8 Jahren. Meine Tante ist 15 Jahre lang nicht mehr aus dem Haus gegangen. Sie wollte eben ihr Kopftuch nicht abnehmen und sie wollte gegen die Zwangsentschleierung protestieren. Eine meiner anderen Tanten ging immer nur nachts heimlich mit Kopftuch aus dem Haus. Fälle wie diese gab es jede Menge. Meine Frau habe ich auch vor der Hochzeit immer nur ohne Kopftuch gesehen. Nachher erzählte sie mir, wenn ich mit meinen Schwestern zur Schule ging, zogen wir unser Kopftuch, das wir zu Hause trugen, aus und auf dem Nachhauseweg kurz vor der Haustür zogen wir es wieder an. Was glauben Sie, was das für psychische Probleme aufwirft für Eltern und Kinder? Diese Gegensätze, die in der Familie, in der Öffentlichkeit, in der Kultur bestanden, das war das größte Problem, mit dem die Gesellschaft konfrontiert war. 1941 musste Reza Schah auf Druck der Alliierten abdanken. Er galt als zu deutschfreundlich. Unter seinem Sohn Mohammad Reza, der ihm auf dem Thron nachfolgte, wurde das Kopftuchverbot weniger streng durchgesetzt. In der Schule und auf der Straße stand es Mädchen und Frauen frei, ein Tuch zu tragen. Der Karriere allerdings war ein Kopftuch immer noch abträglich. Eine Angestellte im Ministerium oder in der Bank beispielsweise musste sich entscheiden zwischen Beruf und Kopftuch. In den 50er, 60er und 70er Jahren war der Iran sehr verwestlicht. In den Großstädten gab es Bars und Diskos, Frauen in Miniröcken und Stöckelschuhen. Die Amerikanisierung der Gesellschaft war in vollem Gange. Im iranischen Film zeigte sich zum ersten Mal eine Frau nackt. Gugush hieß sie und war eigentlich Schlagersängerin. Mit ihren blondierten, wallenden Haaren und dem engen, taillierten Kleid stand sie für einen neuen Typ Frau. Vor allem das neue Frauenbild in den Medien und auf den Reklametafeln der Städte, aber auch die Orientierung am Westen, vor allem an den USA, stießen in der Bevölkerung auf Widerstand. Der spätere Revolutionsführer Ayatollah Khomeini wettete in den 60er Jahren gegen das neue Familienrecht, das die Frauen auf dem Weg zur Gleichstellung einen Schritt voranbringen sollte. Frauen wurde die Scheidung erleichtert. Bisher konnten sich nur Männer scheiden lassen. Der Geistlichkeit war diese Politik zu progressiv. Anderen aber war sie nicht progressiv genug. Der Soziologe Ali Shariati beispielsweise, der zum Vordenker der Revolution werden sollte, warf dem Schah vor, durch das Frauenbild, das er propagiere, habe die moderne iranische Frau zwar das Kopftuch abgelegt, sich aber nicht wirklich emanzipiert. Die neue iranische Frau sei zu einem aufgedonnerten Püppchen geworden, das nur gefallen solle. Er propagierte stattdessen das Bild der Frau, die eigenständig denken und sich selbst versorgen kann. Und natürlich auch die gleichen Rechte hat wie ein Mann. Shariati schrieb: Die sogenannte Religion macht aus unseren Frauen Trauermädchen, die sogenannte Zivilisation Bardamen. Viele iranische Frauen trugen deshalb ein Kopftuch, als sie 1978 auf die Straße gingen, um gegen die politische Unterdrückung durch das Schah-Regime zu demonstrieren. Das Kopftuch war das Symbol für den Protest gegen Reza Pahlavi. Insgesamt spielten die Frauen eine entscheidende Rolle beim Sturz des Schahs. Die Oppositionspolitikerin und Frauenrechtlerin Parvaneh Eskandari: Die Frauen haben die gleiche Rolle gespielt wie die Männer. In der Religion sahen sie einen Weg, ihre Einschränkungen zu überwinden. So wurden sie aktiv. Und wenn man mit ihnen vernünftig umgegangen wäre, hätte es die Hoffnung gegeben, dass sie heute ein besseres Leben, eine höhere Kultur oder jedenfalls ein höheres Ansehen in der Gesellschaft hätten. Darum haben sich die Frauen bemüht, aber man versucht, sie zu unterdrücken. Die Revolution siegte und ihr Führer, Ayatollah Khomeini, kehrte aus dem Pariser Exil nach Teheran zurück. Der Revolutionsführer hatte Freiheit in allen Bereichen versprochen. Doch was folgte, war eine Wiederholung der Geschichte. Unter umgekehrten Vorzeichen allerdings. Zuerst skandierten radikale Islamisten nur Tod den Unverschleierten. Dann wurden Kopftuch und Mantel Zwang. Nicht aber der Chador, das lange schwarze Tuch, das Kopf und Körper vollständig bedeckt. Er muss auch heute nicht getragen werden. Viele ältere Frauen tun es aber, weil es ihre traditionelle Bekleidung ist und weil der Chador billig ist. Er ist im Gegensatz zu Kopftuch und Mantel keinen Moden unterworfen. In den letzten Jahren, vor allem seit dem Amtsantritt des moderaten Präsidenten Mohammad Khatami im Jahre 1997, hat sich allerdings in der Kopftuchdebatte einiges bewegt. Selbst unter den Geistlichen, die ja traditionell die größten Kopftuchverfechter sind. Ayatollah Fazel Maibodi aus der iranischen Theologenhauptstadt Qom erklärt seinen Standpunkt. Der religiöse Aufklärer argumentiert so: Ich glaube an das Kopftuch. Doch dass eine Regierung sich hier einmischen will und fragt: Frau, wieso trägst du kein Kopftuch? Nein, das akzeptiere ich nicht. Das ist nicht Aufgabe einer Regierung. Man kann grundsätzlich das Kopftuch auf zweierlei Arten betrachten. Entweder sagen wir, der Islam schreibt der Frau vor, in der Gesellschaft ein Kopftuch zu tragen. Oder aber wir sagen, das, was der Islam verhindern will, ist der Verfall der Sitten, was ja auch im Westen nicht als erstrebenswert gilt. Das heißt, aus diesem Grund hat der Islam gesagt, die Frau soll ihr Haar bedecken. Ich glaube, in der Zukunft wird es so sein, dass der allgemeine Verfall moralischer Prinzipien in unserer Gesellschaft natürlich auf keinen Fall geduldet werden kann. Aber das Nichttragen des Kopftuchs wird man akzeptieren. Ungefährlich ist es jedoch nicht, sich zum Thema Kopftuch kritisch zu äußern. So wurde beispielsweise der liberale Geistliche Eshkevari des Abfalls vom Glauben angeklagt. Und darauf steht im Iran die Todesstrafe. Dabei hat er nur gesagt: Das Kopftuch gehört nicht zu den Wesensmerkmalen der Religion, sondern zu jenen gesellschaftlichen Geboten, die sich mit den Umständen wandeln können. Zwar wird es noch lange dauern, bis das Kopftuch vollständig fällt, denn es gibt wohl nur drei ideologische Pfeiler, die den Iran zur Islamischen Republik machen. Da ist zuerst die iranische Staatsdoktrin, die besagt, dass die höchste Macht nicht dem vom Volk gewählten Präsidenten, sondern einem sich göttlich legitimierenden religiösen Führer zukommt. Zum Zweiten gibt es den Anti-Amerikanismus. Beides wird immer stärker hinterfragt. Und da gibt es noch das Kopftuch. Es ist nicht nur das Symbol für die iranische Geschichte im 20. Jahrhundert, sondern auch für die Islamische Republik. Nicht zu Unrecht denken Menschen im Westen bei dem Wort Iran immer zuerst an das Kopftuch. Schaffte die iranische Regierung den Kopftuchzwang ab, würde das dem Westen als Beweis für die Reformwilligkeit des Iran genügen. Deshalb werden die Konservativen auch so lange wie irgend möglich an dem Stückchen Stoff festhalten. Ein iranischer Schriftsteller hat es einmal so beschrieben: Das Einzige, was die Kleriker mit ihrer Revolution wirklich geschafft haben, ist, dass sie der Hälfte der Bevölkerung ein Stück Tuch aufgezwungen haben. Die Frauenrechtlerin Meharangiz Kar nennt eine nicht ganz naheliegende, aber auch nicht völlig von der Hand zu weisende Begründung, warum die herrschenden Konservativen so sehr am Kopftuchzwang festhalten. Alle islamischen Herrschaftssysteme beginnen mit der Unterdrückung der Frau. Und sie wählen damit die schwächsten Opfer, um eine Atmosphäre der Furcht zu schaffen. Wenn Angst herrscht, dann fürchten sich alle. Und die Herrschenden können ihre Macht stabilisieren. Es ist doch nicht vorstellbar, dass die Hälfte der Menschen in Angst lebt und zugleich die Bevölkerung als Ganzes sich selbstbewusst mit den politischen Problemen auseinandersetzt. Doch unabhängig von allen ideologischen und religiösen Auseinandersetzungen, auf Teherans Straßen rutscht das Kopftuch schon seit einiger Zeit immer weiter und weiter nach hinten. Langsam, aber sicher. Eine schleichende, aber wahrnehmbare Revolution. Davon abgesehen sind selbst säkular orientierte Frauenrechtlerinnen nicht der Ansicht, dass das Kopftuch wirklich das wichtigste Problem der iranischen Frauen ist. Die Verlegerin und Publizistin Shahla Lakhiji leitet ein Frauenforschungsinstitut. Das Kopftuch ist nicht unser wichtigstes Problem. Unser wichtigstes Ziel ist, dass man uns als Mensch für gleichwertig hält. Deshalb wollen wir, dass das Zivilrecht geändert wird. Es muss den heutigen Umständen angepasst werden. Vielleicht waren die herrschenden Gesetze gut für die Zustände von vor 100 Jahren, damals, als nur die Männer für den finanziellen Unterhalt der Familie verantwortlich und Chef der Familie waren. Aber in einer Gesellschaft, wo die Frau arbeitet und zum Familienunterhalt beiträgt, taugen solche Gesetze oder solch ein Gesellschaftsvertrag nicht mehr. Hinzu kommt ein weit wichtigerer Punkt. Es ist schlicht falsch, was der Westen meist beim Anblick einer Frau mit Kopftuch denkt. Kopftuch und Emanzipation schließen einander keineswegs prinzipiell aus. Shahla Sherkat ist Herausgeberin der einflussreichsten iranischen Frauenzeitschrift. Hier werden keine Kochrezepte abgedruckt, sondern Debatten um die rechtliche Gleichstellung der Frau geführt. Ich kritisiere immer die ausländischen Journalisten, die hierher kommen und deren erste Frage das Kopftuch betrifft. Die iranischen Frauen und auch die Frauen anderer Länder haben mit Sicherheit wichtigere Probleme als ihre Kleidung. Aber wieso sprechen die Westler immer nur diesen Punkt an? Ich bin davon abgesehen auch überzeugt, die Frauen müssen das Kopftuch tragen wollen. Man kann sie nicht mit Gewalt zwingen, es zu tragen oder auszuziehen. Wir haben ja auch erlebt, wie Reza Shah keinen Erfolg hatte mit seinem Kopftuchverbot. Aber wirklich, unsere Probleme sind viel komplizierter und umfassender. Man muss nicht immer nur das Kopftuch ansprechen. Und Sie sehen ja, auch mit diesem Kopftuch, das die Frauen nun mehr oder minder akzeptiert haben, sind sie in allen Bereichen aktiv. Tatsächlich beweist die Präsenz von Frauen in der Öffentlichkeit, dass Kopftuch und gesellschaftliche Aktivität keine unüberwindbaren Gegensätze sind. Iranische Frauen dürfen zwar kein Richteramt ausüben, aber sie werden Ärztinnen, Lehrerinnen, Präsidentenberaterinnen und Bürgermeisterinnen. Sie arbeiten als Journalistinnen und machen Filme. Mindestens zwei der iranischen Regisseurinnen sind inzwischen zu Weltruhm gelangt. Rakhshon Bani Eternaut und die junge Samira Mohmolbov mit ihren Filmen »Der Apfel« und »Die Wandtafel«. Auch im literarischen Bereich haben iranische Frauen einen festen Platz gefunden. In iranischen Literaturzeitschriften finden sich mehr Namen von Frauen als in deutschen. Sie schreiben Gedichte und Kurzgeschichten, rezensieren die Werke anderer, übersetzen aus anderen Sprachen, geben selber die Zeitschriften heraus. Die Romane von Frauen erobern die Bestsellerlisten. Inzwischen hat der Iran über 300 Verlegerinnen. Und sogar die klassische Männerdomäne des Nahen Ostens haben sie mittlerweile erobert. Sie fahren Taxi. Die iranischen Frauen haben allerdings einige Rechte, die den Frauen in anderen islamischen Ländern verwehrt sind. Sie dürfen Auto fahren. Sie haben das aktive und für die meisten politischen Ämter auch das passive Wahlrecht. Aber noch immer ist es beispielsweise für Frauen sehr schwer, sich scheiden zu lassen. Und meistens wird ihnen das Sorgerecht für die Kinder verwehrt, außer sie sind noch sehr klein. Besonders das Scheidungsrecht ist den iranischen Frauen ein Anliegen. Aber auch das Heiratsalter von Mädchen ist immer wieder Thema. Zurzeit können bereits 9-jährige Mädchen verheiratet werden. Als ungerecht empfinden die Frauenrechtlerinnen auch, dass Töchter nur die Hälfte dessen erben, was ihre Brüder bekommen. Und dass Männer bis zu 4 Ehefrauen haben dürfen. Sehr engagiert in diesem Kampf um Gleichberechtigung ist die Journalistin Shala Sherkat. Sie ist die Herausgeberin von Zanan, das heißt Frauen, der wichtigsten iranischen Frauenzeitschrift. Die Diplompsychologin gründete die Zeitschrift 1991. Die strenggläubige Muslimin Sherkat tritt jedoch, im Gegensatz zu anderen iranischen Frauenrechtlerinnen, mit islamischen Argumenten für die Gleichberechtigung ein. Deshalb veröffentlicht sie in ihrer Zeitschrift Artikel, in denen dargelegt wird, dass nicht der Koran die Verbesserung der rechtlichen Situation der Frauen verhindert, sondern ein patriarchalisches Gewohnheitsrecht. Zanan provoziert häufig heftige Reaktionen. Die Redaktionen der Frauenzeitschriften werden zuweilen von Schlägertrupps angegriffen. Diese Trupps sind zwar nicht legal, aber meist stehen einflussreiche Personen aus Staat und Gesellschaft hinter ihnen. Viele der konservativen Geistlichen haben solch eine Hausmacht. Die Schlägertrupps beschimpfen Frauen wie Sherkat als verwestlicht und werfen ihnen vor, der Revolution zu schaden und der kulturellen Invasion aus dem Westen Vorschub zu leisten. Die Publizistin jedoch lässt sich auch von solchen Attacken nicht abhalten, ihre Kritik an den Traditionalisten zu formulieren. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Im Frühjahr 1998 beispielsweise wurde ein Gesetz verabschiedet, nach dem Frauen nur noch von Ärztinnen behandelt werden dürfen und Männer nur von Ärzten. Nun gibt es zwar im Iran viele Ärztinnen, aber keineswegs genug, als dass allein sie die medizinische Betreuung aller persischen Frauen gewährleisten könnten. Deswegen kritisierte Shala Sherkat das Gesetz mit deutlichen Worten. Wir werden also bald erleben, wie sich vom Krankenhaus abgewiesene Frauen in politisch-oppositionelle Gruppen verwandeln. Und diese Frauen werden einen solchen Dogmatismus der Religion anlasten und nicht den Verordnungen, die sich die starrsinnigen Hirne der Traditionalisten für sie ausgedacht haben. Man bedenke einmal, wie schwer es überhaupt für Frauen in dieser Gesellschaft ist, nicht vom Glauben abzufallen. Ist diese diskriminierende Haltung nicht gleichbedeutend damit, ihnen zu sagen, geht nach Hause und setzt euch dort neben die Frauen Afghanistans? Ist der Islam wirklich nicht frauenfeindlich? Schließlich gibt es im Koran etliche Vorschriften, die dem Mann mehr Macht und Rechte einräumen als der Frau. So heißt es zum Beispiel, dass die Aussage eines männlichen Zeugen vor Gericht das Gewicht von 2 weiblichen Zeugen hat. Shala Sherkat verneint. Sie ist der Überzeugung, dass viele Ungerechtigkeiten nicht mit dem Koran zusammenhängen, sondern nur aufgrund von frauenfeindlichen Interpretationen durch die Gesetzgeber entstanden sind. Man könne in vielen Punkten beweisen, dass der Koran nicht das meint, was die iranischen Gesetzgeber darunter verstanden haben. Zum Beispiel habe sie in ihrer Zeitschrift nachgewiesen, dass der Koran keineswegs den Männern erlaubt, ihre Frauen zu schlagen. Nicht alle Frauenrechtlerinnen berufen sich allerdings auf den Koran und versuchen, die Konservativen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Die Publizistin Shahla Lahiji beispielsweise würde sich eher auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte berufen, wenn sie gleiche Rechte für Mann und Frau fordert. Sie steht der Argumentation mit dem Koran kritisch gegenüber, lässt sie aber gelten. Ich glaube, wir sollten diesen Bereich nicht betreten, sondern einfach unsere Forderungen stellen. Gleichzeitig lehne ich nicht ab, was Shalash Herkat und andere tun. Ich denke, sie haben ihr eigenes Publikum. Und vielleicht ist dies für eine traditionelle und religiöse Gesellschaft auch ein Weg. Ich denke, jeder Kämpfer sucht sich seine Waffe selber aus. Und vielleicht können sie auf ihre Weise die Leute auf das Problem aufmerksam machen. Ich sehe darin keinen Fehler. Mir persönlich ist diese Art zu argumentieren aber fremd. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so viel gar nicht weiß vom Islam, sie hingegen schon. Aber ich persönlich denke, man sollte so nicht argumentieren. Wir sollten einfach unsere Forderungen stellen. Auf völlige Ablehnung stößt bei Shahla Lakhidji hingegen eine westliche Argumentation. Und darin sind sich die iranischen Frauen, egal ob sie religiös oder säkular argumentieren, einig. Wir müssen mit unseren eigenen Rezepturen geheilt werden, nicht mit den Rezepten des Westens. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass eine meiner Autorinnen in einem Buch, das demnächst herauskommen wird, die Situation der iranischen Frau aus soziologischer Perspektive betrachtet hat. Und das ist vielleicht das erste Mal, dass wir unsere Probleme theoretisiert haben. Es sind unsere speziellen Probleme. Und mit westlichen Instrumenten können wir ihnen nicht begegnen. Es spricht Verbitterung aus diesen Worten. Verbitterung darüber, dass in den westlichen Medien immer das Bild der schwachen, geknebelten Dienerin der Ayatollahs gezeichnet wird. Der Selbstsicht iranischer Frauen entspricht dies nicht im geringsten. Deshalb verweigert sich Shahla Lakhidji der mitleidvollen Geste und verwahrt sich gegen jede Einmischung. Denn so speziell sind die Probleme iranischer Frauen auch wieder nicht. Und so anders sind auch die Rezepte nicht, die sie selber zur Heilung vorschlägt. Shahla Lakhidji lässt sich nicht gern als Säkularistin bezeichnen, denn der Begriff Säkularismus wird im Iran oft mit Atheismus gleichgesetzt. Dies ist aber ein Vorwurf, den sich niemand zuziehen möchte in einem Land, in dem alle gesellschaftlichen Bereiche von der Religion bestimmt werden. Am 23. Mai 1997 wurde der Reformer Mohammad Khatami gegen den erklärten Willen des konservativen religiösen Establishments von 70% der iranischen Bevölkerung zum Präsidenten gewählt. Und zwar vor allem mit den Stimmen von Frauen. Khatami hat im Wahlkampf erstaunlich emanzipierte Töne angeschlagen. Und deshalb flogen ihm die Sympathien der Frauen nur so zu. Nach seiner Amtseinführung bedankte sich Khatami besonders bei den Frauen. Und er lässt bis heute kaum eine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, dass Männer den Frauen nicht überlegen sind. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sagte er am 21. September 1998: Die traditionelle Sichtweise, die in der irrigen Annahme der Überlegenheit der Männer gegenüber den Frauen wurzelt, tut den Männern ebenso Unrecht wie den Frauen. Und auch der ganzen Menschheit. Wir sollten akzeptieren, dass beide, Frauen und Männer, wertvolle Mitglieder der Menschheit sind, die beide ein Potenzial für die intellektuelle, soziale, kulturelle und politische Weiterentwicklung der Menschheit haben und dass grundsätzliche und tiefgreifende Weiterentwicklung nur durch die aktive Teilnahme von beiden, von Frauen und Männern, möglich ist. Wer jedoch hoffte, unter Khatami werde sich die rechtliche Situation der Frau bessern, wurde enttäuscht. So ganz allerdings ist das nicht seine Schuld, denn er kann keine neuen Gesetze durchsetzen. Damit ist das Parlament beauftragt und das war bis Mai 2001 von den Konservativen dominiert. Von diesem Parlament wurden auch in Khatamis Amtszeit einige Gesetze verabschiedet, die als massive Rückschläge bezeichnet werden können. Beispielsweise sieht ein Gesetz vor, dass Frauen und Männer auch in Minibussen und Überlandbussen getrennt sitzen müssen. Von Khatami wurde dieses Gesetz mit den Worten kommentiert: Der Versuch, Frauen und Männer in jedem gesellschaftlichen Bereich zu separieren, sei gegen die Natur des Menschen. Geholfen haben diese Einwände allerdings nicht. Und auch jetzt noch, Nachdem die Reformer im Parlament die Mehrheit stellen, sorgt der sogenannte Wächterrat dafür, dass keine allzu reformerischen Gesetze verabschiedet werden. Der Wächterrat, der zur Hälfte aus religiösen Gelehrten besteht, prüft alle Gesetzesentwürfe des Parlaments auf ihre Vereinbarkeit mit dem islamischen Charakter der Verfassung. Das neue Parlament hat immerhin schon einen Versuch unternommen, Frauen mehr Rechte zu geben. Es wollte das Heiratsalter von Mädchen heraufsetzen. Der Versuch scheiterte allerdings. Das Heiratsalter für Mädchen liegt weiterhin bei 9 Jahren, weil der Wächterrat die Gesetzesvorlage zurückwies. Einen Erfolg hatte das Parlament jedoch im letzten Jahr zu verbuchen. Der Wächterrat akzeptierte ein Gesetz, demzufolge alleinstehende Frauen im Ausland mit Staatsstipendien studieren dürfen. Allerdings liegt es aber nicht nur am Wächterrat, dass sich nicht allzu viel für die Frauen geändert hat. In Frauenfragen sind nämlich die Unterschiede zwischen Konservativen und Reformern gar nicht so groß. Im Gegenteil, die patriarchalische Einstellung haben sie durchaus gemeinsam, wenn es auch graduelle Abstufungen gibt. Ein Beispiel: die Diskussion nach der Wiederwahl Khatamis zum Präsidenten. Gleich nach der Wahl im Juni 2001 setzte nämlich die öffentliche Diskussion um die Besetzung der Ministerposten ein. Die Abgeordnete Jamile Kadivar sprach sich für die Besetzung eines Ministerpostens mit einer Frau aus. Die Männer im Parlament, auch die Reformer, lehnten dies fast einstimmig ab. Tohari Rezazadeh, eine der Abgeordneten, kommentierte dies mit den Worten: männlicher Chauvinismus würde in der Regierung ebenso vorherrschen wie in der Gesellschaft. Wie sieht Shahla Lakhidji die Bilanz der Regierungszeit Khatamis? Hat sich die Situation der Frauen gebessert? Es ist schwer, diese Frage zu beantworten. Was die tatsächlichen Errungenschaften betrifft, muss ich sagen, nein. Aber hinsichtlich dessen, wie das Problem wahrgenommen wird, ja, das hat sich gebessert. Was heißt das? Vor 15 Jahren, als wir über das Thema Frauen sprachen, hatten wir keine Zuhörer. Und auch die Regierenden waren nicht bereit, uns zuzuhören. Irgendwie lösten sich unsere Reden in Luft auf. Aber jetzt werden diese Fragen von den Frauen angesprochen, die in der Regierung sind oder im Parlament. Die Regierenden haben eingesehen, dass sie sich den Problemen widmen müssen. Wir haben ein Treffen arrangiert mit den Frauen, die im 6. Parlament vertreten sind, und haben ihnen klar gemacht: wenn ihr unsere Stimmen wollt, dann tut etwas für uns. Ich bin optimistisch. Nicht für heute oder morgen, aber doch für übermorgen. Im Rahmen von SWR 2 Extra, Orient hin und zurück, hörten Sie Zwischen Koran und Karriere, eine Sendung von Katayoun Amirpour.